das Loch für ein Spielzeug aus, doch der andere mischt ihn auf eine andere Bestimmung. Und kommt zur Besinnung, sie jemand Besonderes zu schenken. Du erhältst sie zu deiner Geburt. Du warst nicht schuld, doch es ist passiert. Du wolltest es nicht, doch du kannst es nicht verändern. Zu dieser Zeit warst du noch froh, darüber dieses tote Spielzeug zu besitzen. Bereits wenige Jahre später zeigte sich, was es wirklich heißt, diese Puppe zu besitzen. Sie begann mit dir zu sprechen, damit dein Vertrauen zu gewinnen, zuletzt dein Herz zu brechen, einen Kampf mit dir zu beginnen. Du merktest schnell, dass du dabei bist, diesen Kampf um dein Leben zu verlieren. Und niemand hilft dir beim Fallen. Du siehst die Klippe deiner Angst, du siehst die Klippe deiner Angst. Du kannst um dein Leben, mit Ehre und dein Sterben. Du siehst die Klippe deiner Angst. Ich bin für dich nur da, ich werde dich retten, bin nur für dich da. Ich bin deine Puppe, dein kleiner Schutzengel. Ich rette dich vor dem Leben, ich rette dich vor der dunklen Macht. Schrei! Fein! Schlacht ist mein Leben, aus und zuletzt auf mich. Ich glaube dir nicht, ich vertraue dir. Für dich da. Das glaubst du doch selbst nicht. Ich